Sie hören jetzt Aussagen zum Dialog. Entscheiden Sie, sind Sie richtig oder falsch? Antworten Sie nach dem Signal. Danach hören Sie die Lösung. Die Aussagen können Sie auch in Ihrem Begleitheft in Übung 6 mitlesen. Die beiden gehen nach draußen, um sich ein bisschen auszuruhen. Richtig. Sie wollen die Sonne genießen, sich hinlegen und einfach mal nichts tun. Der Mann kann sich nicht ausruhen, weil er die ganze Arbeit im Garten sieht. Richtig. Er sagt, dass die Wiese hoch ist und dass es noch vieles anderes zu tun gibt. Das Paar plant, am Abend auf der Terrasse zu essen. Falsch. Es will im Wintergarten essen und auf der Terrasse nur grillen.